Wir gehen gewappnet in die anstehenden Brexit-Verhandlungen. So lautet das Signal, das die EU jetzt auszusenden sucht. Jedenfalls drückt die Kommission nun bei der Zusammenstellung ihres Unterhändlerteams aufs Tempo. Am 1. Oktober soll die Mannschaft mit der Arbeit beginnen, wie der aus Frankreich stammende Chefverhandler Michel Barnier per Twitter-Kurzbotschaft nun noch einmal bekräftigte. Unterstützung bekommt er dabei von einer Deutschen. Die EU-Kommission hat heute Sabine Weyand zu Barniers Stellvertreterin bestimmt. Es dürfte kein Zufall sein, dass man sich für eine Frau entschieden hat, die sich beim Thema Handel gut auskennt. Eine der Schlüsselfragen wird ja lauten, welchen Zugang bekommt das Vereinigte Königreich zum riesigen und begehrten EU-Markt nach der Trennung? Die Deutsche ist seit über 20 Jahren für die EU-Kommission tätig. Zuletzt war sie als Vizedirektorin für den Bereich Handel zuständig. Während die EU also die Vorbereitungen für die anstehenden Entscheidungsgespräche vorantreibt, ist das britische Austrittsgesuch noch gar nicht eingereicht. Es ist auch offen, wann genau das kommen wird. Dass die Briten aber offiziell ihren Trennungswillen bekunden, ist Voraussetzung dafür, dass die Verhandlungen überhaupt starten können. In seiner Rede zur Lage der EU mahnte Kommissionschef Juncker das Vereinigte Königreich zur Eile. Ich wäre froh, wenn uns das britische Austrittsgesuch möglichst bald erreichen würde, damit der Reigen der täglich wachsenden Unsicherheit gestoppt werden kann, forderte der EU-Kommissionschef.